Weit über 500 Inszenierungen aus der Hand von fast 200 Regisseuren hat Berlin in den vergangenen 50 Jahren beim Theatertreffen gesehen. Willkommen zu einer kleinen Besichtigungsreise durch die Zeiten und Moden, zu einer Diskussion der dramatischen Entwicklungen in ästhetischer und politischer Hinsicht und zur Frage nach der Rolle des Theatertreffens in dieser Stadt und als Spiegel der deutschsprachigen Theaterlandschaft. Meine Gäste hier im Berliner Studio sind Ulrich Eckhardt, langjähriger Leiter der Berliner Festspiele, genauer gesagt 28 Jahre lang Intendant dieser Institution. Als er antrat, war Willy Brandt noch Bundeskanzler. Er ist die personifizierte Theatertreffen-Geschichte. Herr Eckhardt, was war denn Ihr eindrücklichstes Erlebnis aus den früheren Jahren? Ja, das ist eine ganz ulkige Geschichte. Reinhild Hoffmann war die erste, die den Bereich Tanztheater ins Theatertreffen brachte, was damals ein wichtiger Schritt war, übrigens auch theaterästhetisch ein wichtiger Schritt. Und das ist die einzige Aufführung, die beim Theatertreffen mal nicht stattfinden konnte, weil die Polizei und Bauaufsicht einschritt. Das war in der alten Mensa in der Hardenbergstraße. Und der berüchtigte Baustadtrat Horst Antes, der später ja in einen Skandal verwickelt war, hat uns also eine Hundertschaft Polizei geschickt, die von hinten die Bühne enterte, wobei erstmal alle Menschen dachten, das gehört zur Inszenierung. Thomas Oberender ist hier seit 2012 Intendant der Berliner Festspiele. In seinem Grußwort zu 50 Jahre Theatertreffen schreibt er, dass es um viel mehr gehe als um 10 bemerkenswerte Aufführungen, nämlich das Theatertreffen feiere eine Landschaft, eine europaweit einzigartige Landschaft, könnte man hinzufügen. Thomas Oberender, Sie waren lange Schauspielchef in Salzburg. Was ist für Sie das Besondere am Theatertreffen in Berlin? Na, es ist im Grunde natürlich die Klassenfahrt, die aus drei deutschsprachigen Ländern da alljährlich unternommen wird von Theaterkünstlern aus Deutschland, der Schweiz, Österreich. Und diese Mischung aus Publikumsfestival und Branchentreff, aus Diskurs, Streit, Versöhnung, Party, aus Nachwuchsförderung und sozusagen politischen Debatten, die macht das Theatertreffen einzigartig. Aus Hamburg zugeschaltet begrüße ich die Theaterkritikerin der Zeitschrift Theater heute, Barbara Burkhardt, die in der Hansestadt als Jurorin fürs Körperstudio Junge Regie unterwegs ist. Sie war natürlich auch schon mal Mitglied der Theatertreffen-Jury. Frau Burkhardt, immer mal wieder wurde bezweifelt, dass diese Stadt dieses Treffen noch braucht. Was wäre Ihre Begründung dafür? Ich glaube, das Theatertreffen braucht Berlin. Wenn es das Theatertreffen weitergeben soll, kann es sicher in keiner anderen Stadt fröhlicher, vielfältiger und deutlich sichtbar werdend gefeiert werden als in dieser Stadt Berlin, wo es ein wunderbar aufsässiges, kritisches, manchmal auch nörgelndes Publikum gibt. Berlin kann froh sein, dass es das Theatertreffen hat. Und als Vierten in der Runde begrüße ich den Theaterkritiker Hartmut Krug. Auch er war schon Mitglied in der Jury, aber vor allem ging er schon in den Osten Theater gucken. Da durften die eingeladenen Theater von dort noch längst nicht zum Theatertreffen kommen. Was meinen Sie, Hartmut Krug, hat das Theatertreffen die Wiedervereinigung, die Integration des Ostens inzwischen gut hingekriegt? Nicht ganz gut, und sondern sehr mit großen Schwierigkeiten verbunden. Nach der Wende war man erst einmal und auch während der Wende sehr interessiert an ostdeutschem Theater, hat das dann auch eingeladen. Herr Eckert hat ja sogar schon 88 Wolfgang Engel eingeladen, nicht zum Theatertreffen, und auch andere Inszenierungen aus Ost-Berlin. Dann wurde es aber schwierig, weil das Theater doch sehr unterschiedlich in seiner Sinngebung und in seiner Ästhetik gegenüber dem Westdeutschen war. Und es hat lange gedauert und war eine ziemlich schwere Arbeit, auch in der Jury, um das Theatertreffen auch mit ostdeutschem Theater zu integrieren, zu infiltrieren. Und jetzt habe ich das Gefühl, auch weil ja in Ost und West sich die Ensembles und die Leitungen vermischt haben, dass das eigentlich ganz gut jetzt funktioniert. Woran, Herr Krug, mag das damals gelegen haben? Naja, das war ein Theater, das ganz anders war, ein Theater der versteckten Anspielungen und eines der direkten Botschaften, was zu dem Zeitpunkt im Westen Deutschlands nicht so geliebt war. Da musste mehr gesucht werden, da musste sehr ironisiert werden, da musste also postdramatisch gearbeitet werden. Und das war nicht so interessant. Und dann kommt hinzu, es gibt ja in Ostdeutschland nicht so viele Großstädte, eben eigentlich nur noch Leipzig und Dresden. Und die kleinen Theater haben es überall in Deutschland schwer, mit ihren Inszenierungen wirklich in den Fokus des Theatertreffens zu kommen. Mhm. Theatergeschichte ist auch ein bisschen Zeitgeschichte. Frage an Sie alle, an welchem Moment, anhand welcher Inszenierung würden Sie das vielleicht am ehesten festmachen, Ulrich Eckhardt, wo so etwas zusammenschießt? Also erstmal möchte ich sagen, dass das aus meiner Sicht ein bisschen anders sich darstellt, was also das Verhältnis zu der DDR-Theater-Szene war. Die war nämlich schon präsent, als die DDR noch gar nicht offiziell kommen durfte. Vergessen Sie nicht, dass die ganze westliche Theaterszene durch DDR-Regisseure gewaltig geprägt war. Also eigentlich war das ein ganz organischer Vorgang, dass dann auch nun Theater selbst kommen konnten und nicht nur gastierende Regisseure oder Schauspieler aus der DDR. Wir haben ja von der DDR sehr viel gelernt, was also Theaterpraxis betrifft. Vergessen Sie auch nicht diese Ausbildung, die in der DDR für Schauspieler angeboten wurde, so was Vergleichbares hatten wir ja gar nicht im Westen. Und davon haben wir natürlich auch schon profitiert, bevor die DDR offiziell kam. Meine Geschichte mit dem Theatertreffen ist naturgemäß keine so ganz alte. Ich habe gedacht, bei der Frage vorher, Theatertreffen-Geschichte ist gleich Zeitgeschichte, an Figuren wie zum Beispiel Volker Lösch, der ja so als politischer Regisseur der Gegenwart eingeladen wurde, oder an Christoph Schlingensief, der vor ganz vielen Jahren schon mit Behinderten gearbeitet hat, was sich in dieser diesjährigen Auswahl spiegelt anhand des Disabled Theater, was jetzt auf die Bühne kommt, was auch eine große Ausnahmesituation darstellt. Barbara Burkhardt, gibt es diesen guten Zusammenklang von Theatertreffen, Geschichte und Zeitgeschichte für Sie? Den gibt es. Es gibt Fälle, es gibt Beispiele für das eine wie für das andere. Ein Beispiel dafür, dass die Jury, dass das Theatertreffen sehr schnell reagiert hat, war wirklich, wie sehr flott nach der Wende Kastorf in seiner Bedeutung erkannt wurde und die Volksbühne. Er war ja schon kurz vor der Wende, hatte er ja schon in Westdeutschland inszeniert, aber das ging sehr schnell. Schlingensief ist ein Fall, wo man unglaublich lange gebraucht hat. Also ich glaube, die erste eingeladene Schlingensief-Inszenierung war 2005 mit Kunst und Gemüse. Da war ich zufällig in der Jury. Der hatte aber schon 12 Jahre lang Theater gemacht, das Aufsehen erregt hatte, was man zur Kenntnis genommen hatte. Mit Rocky Dutschke hatte er in der Tat 96 das erste Theater mit behinderten Menschen gemacht. Das ist lange Zeit nicht ernst genommen worden, nicht genug zur Kenntnis genommen worden. Lösch ist ein ähnlicher Fall. Lösch hätte man meines Erachtens gleich 2005 einladen müssen mit den Webern aus Dresden. Da war der Bürgerchor wirklich eine neue Erfindung. Das war eine neue ästhetische Maßnahme. Damals war ich übrigens auch in der Jury. Und ich hätte ihn auch gerne eingeladen. Ich glaube, er wurde dann 4 oder 5 Jahre später eingeladen mit einer Hamburger Inszenierung. Da war die Methode schon fast zur Masche geworden. Und das ist schade. Aber das lässt sich natürlich in einer 7-köpfigen Jury schwierig austarieren, wie dann am Ende die Würfel fallen. Ulrich Eckhardt. Ja, ich finde sowieso, wir dürfen nicht das Theatertreffen auch überbewerten. Mhm. Was also die Spiegelung der auch politischen oder auch theaterästhetischen Entwicklung angeht. Also die Liste der Versäumnisse oder der Verspätungen bei Juryentscheidungen ist ziemlich lang. Ja. Sie wird angeführt von George Tabori. Tabori wurde so viele Jahre nicht eingeladen, dass ich mich so geärgert habe, dass ich ihn dann zu den Festwochen mit seinem gesamten Theaterlabor und allen bis dahin entwickelten Produktionen aus Bremen in ein Zelt an der Nationalgalerie einladen musste. Thomas Oberender, uns geht es jetzt nicht sozusagen um die Besichtigung einzelner Jahrgänge, aber Sie haben die deutliche Perspektive jetzt auf die letzten beiden Jahre beim Theatertreffen. Letztes Jahr die Auswahl sehr speziell, sehr viel Produktionen aus der freien Szene hier zu Gast. In diesem Jahr könnte man eventuell sagen, ist wieder etwas das normalere, traditionellere Sprechbühnentheater am Start. Was ist für Sie eine bemerkenswerte Inszenierung? Das Bemerkenswerte kann nicht nur ein ästhetisches Kriterium sein, sondern muss eines sein, das eine Relevanz formuliert, die aus dem Kunstwerk heraus für mich eine andere Bedeutung von Leben definiert oder von Leben in meiner Gesellschaft, von Verstehen meines Lebens. Und das kann manchmal auch mit Aufführungen passieren, die durchaus nicht meisterhaft sind, aber die eine entschiedene Position einnehmen, die in irgendeiner Weise unersetzbar eigenartig ist. Mhm. Also das ist für mich bemerkenswert. Es lässt mich Dinge anders und neu sehen. Und das muss nicht immer eben eine meisterhafte, vollendete Leistung sein. Es muss aber eine sehr entschiedene sein, eine Perspektive, die in sich stimmig ist und die natürlich auch eine gewisse Qualität mit sich bringt. Hartmut Krug, ist das Theatertreffen am besten, wenn es extrem ist und provozierend, also neue Sichtweisen ästhetischer Art vorstellt, oder ist es provozierend, wenn es stilbildend schön ist? Provozierend ist es eigentlich fast nie, sondern es nimmt ja immer Bestandsaufnahmen vor. Und da ist es natürlich spannender, neue Entwicklungen, neue ästhetische und auch neue inhaltliche Entwicklungen zu haben. Für mich ist ja die Geschichte des Theatertreffens auch eine Mentalitätsgeschichte der Menschen, die Theater machen, wie auch der Juroren, die dieses Theater angucken. Und wenn ich mir so die Jahre anschaue, was da an Entwicklungen stattgefunden haben, vom Literaturtheater zum Bildertheater, zum Tanztheater, zum Konzepttheater, zum Schnittmengentheater, das postdramatische Theater. Und es gab immer wieder Formen, ob es nun Rimini-Protokoll gewesen ist, ob selbst das Grips-Theater es gewesen ist, was eingeladen worden ist, ob Andrzej Woron aus Berlin eingeladen worden ist mit seinem Bildertheater, seinem polnischen. Das sind alles Sachen, die spannend, auch wenn dieses Wort ein bisschen leer ist, also die sowohl inhaltlich, formal, wie aber auch für die Menschen aufnehmend am interessantesten sind. Also ich finde nicht, dass der Neuigkeitseffekt überbetont werden darf. Die deutsche Theaterlandschaft ist so umfangreich und so reich, dass man ganz verschiedene Formen beim Theatertreffen sehen kann. Und das finde ich das Provozierende, für auch oft für Zuschauer, die dann plötzlich was sehen, was nicht ihrem Theaterverständnis entspricht. Barbara Burkhardt, woher kommen dann die Vorwürfe, die es ja in jedem Jahr praktisch gebetsmühlenartig gibt, dass die Jury mal wieder nur den Mainstream eingeladen hat oder dass jetzt aber ganz sicher der Untergang des Abendlandes eingeläutet wird mit dieser Auswahl, wenn doch die Welt so groß und faszinierend und bunt ist und wir davon einen Ausschnitt zu Gesicht bekommen in Berlin? Die Vorwürfe kommen natürlich genau da raus. Es ist ein Ausschnitt. Es ist ein Ausschnitt, der von 7 Menschen ausgewählt worden ist aus einer eigentlich nicht voll erfassbaren Fülle. Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass diese circa 450 Aufführungen, die die Jury sich anschauen kann, immer noch nur ein Bruchteil von dem ist, was im deutschen Theater stattfindet. Es ist erst recht ein Bruchteil von dem, was in der freien Szene stattfindet, die man systematisch gar nicht beobachten kann. Deswegen liegt es in der Natur der Sache, dass es immer Leute gibt, die sagt, aber da war was ganz Tolles, da wart ihr gar nicht, das habt ihr nicht gesehen oder ihr habt nicht kapiert, wie neu und wie toll das ist. Das ist eigentlich gar nicht zu umgehen. Es sind 7 Menschen und die bringen 7 Sichtweisen auf die Welt ins Spiel und es gibt noch eine Menge andere. Man muss, glaube ich, sich darauf einlassen, dass das Theatertreffen perfekt nicht abbilden kann. Deswegen auch übrigens dieser sehr weit gefasste Begriff bemerkenswert, der keine Festlegung beinhaltet. Hartmut Krug? Naja, es gibt im Jahr etwa 4000 Neuinszenierungen. Die Theater kämpfen ja um ihre Akzeptanz auch bei der Politik. Das heißt, sie machen immer mehr Produktionen. Und wie will man das überhaupt wahrnehmen? Und der Vorwurf kommt eigentlich dann immer, dass man nur die großen Bühnen sich anschaut und die kleinen nicht. Ich finde das sehr spannend. 1986 hat es mal eine Jury gegeben, die nur 7 Produktionen ausgewählt hat, obwohl sie doch 10 machen dürfte. Das war ja auch, als Herr Eckhardt Intendant war und sein Mitarbeiter Börjes von Liebermann hat damals dann ein Rahmenprogramm mit kleinen Bühnen gemacht, was ich sehr klug und auch sehr erhellend fand, weil man dann plötzlich diese Bühnen, die sonst kaum noch eingeladen wurden, auch sah und merkte, die können durchaus in kleinem Rahmen auch bestehen. Dass die Jury heutzutage mehr reist als früher, belegt natürlich auch die Statistik. 1986, so lesen wir, wurden 121 Inszenierungen besucht. 2013 waren es 423. Aber lassen Sie uns noch mal kurz zurückgehen in die Historie. Ulrich Eckhardt, das Theatertreffen für irgendwie verstaubt zu halten, war speziell in den 90er Jahren, glaube ich, Mode, weil einfach die Situation sich verändert hatte, die politische. Das Land war wieder vereinigt, die Situation war offen. Dieser Vorwurf bezieht sich aber auch natürlich auf dieses schöne Fest der Schauspielkunst, was man manchmal sieht, auf diese immer wieder gleichen Regisseursnamen, die wir regelmäßig haben, Thalheimer, Kriegenburg, Perceval, jetzt mal stellvertretend genannt. Aber Das war ja früher gar nicht anders. Es gibt diese Theatertreffen-Hitliste, auf der steht Peter Zadek mit 21 Einladungen ganz oben, gefolgt von Klaus Peimann und Peter Stein mit jeweils 17. Diese Leute haben mindestens 2 Jahrzehnte lang das Theatertreffen förmlich bestimmt. Die Unvollkommenheit, mit der das Theatertreffen ja die Theaterszene abbildet, das macht ja gerade den Reiz aus. Das bringt ja den Streit, den wir brauchen und haben möchten. Es hat immer Zeiten gegeben, in denen dieser Streit nachließ. Das war im Übrigen ganz am Anfang, also meiner Zeit so. Und das führte dann ja auch zu dieser Revolte der Theatermacher. In den Jahren 1979 und 80 eskalierte das. Erzählen Sie, und was war da los? Und wir mussten 1981 dann darauf reagieren mit einem umfassenden Reformprogramm. Diese Ermüdung hatten wir dann wieder in den 90er Jahren, aber das spiegelt ein bisschen tatsächlich auch die Lage des Theaters insgesamt. Das Theater kam so ein bisschen an den Rand und hatte nicht mehr diese zentrale Bedeutung als ein Ort, wo gesellschaftliche Verhältnisse reflektiert und auch benannt und auch kritisch dargestellt wurden. Jetzt, finde ich, ist das Theater wieder im Aufwind und eigentlich das Theatertreffen deswegen auch. Also das reagiert immer aufeinander. Was jetzt die Revolte der Theatermacher betraf, die mich damals unheimlich aufregte, weil das also eine Kette von Missverständnissen waren. Wortführer bis heute ist ja Klaus Peimann, der die Jury insgesamt in den Orkus versenken will und es einfach nicht hinnimmt, dass sich Theaterkritiker mit Theater beschäftigen. Und er spricht dann immer von der Liebe und von der Erotik, von der ja doch überhaupt Kritiker mit Sicherheit keine Ahnung hätten. Aber eben dieser Klaus Peimann war 17 Mal eingeladen. Ja, das sagt er gleich dazu. Er hat dem Theatertreffen viel zu verdanken. Als er nämlich in Schwierigkeiten war in Stuttgart, da hat ihm natürlich die Einladung zum Theatertreffen politisch sehr geholfen. Aber wer sagt denn, dass die Theaterkritiker nicht auch eine Liebe zum Theater haben? Das ist ein entbehrungsreicher Beruf, Theaterkritiker zu sein und dann so rumzureisen, wie sie es da dargestellt haben. Also da muss man wirklich sehr viel Liebe zum Theater haben. Und das lasse ich mir von Peimann also nicht sagen, dass wir nicht auch, die wir das zu organisieren haben, mit Liebe das auch behandelt haben. Und die Forderung anstelle der Jury, einen einzelnen Festivalleiter, der war ja damals auch schon nominiert, das sollte Ivan Nagel werden, zu setzen, das ist nun vollkommen hirnverbrannt, nicht? Also erstens mal ist es ganz ausgeschlossen, dass ein Einzelner auch nur annähernd den selbst lückenhaften Blick, den die Jury hat, nachvollziehen könnte. Meine Überzeugung war, hätte ich mich damals nicht dagegen gewandt, Versuche unternommen, das Theatertreffen lebendig zu halten, dann gäbe es das heute gar nicht mehr. Dann wäre es ein Festival wie ein solches und dann hätte man natürlich mit Fug und Recht auch sagen können, 1989, das brauchen wir nicht mehr, das können wir überall machen. Es gibt ja auch Theater der Welt und es hätte man in ähnlicher Weise auch, wie das die Bonner Ministerialbürokratie damals wollte, Berlin wegnehmen und in die verschiedenen Landeshauptstädte schicken können. Thomas Oberender, wenn ich das richtig verstehe, sind Sie heute nicht mehr unter diesem Druck der ganz kritischen Beobachtung des Theatertreffens. Das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, was Kulturstaatsminister Bernd Neumann zur Eröffnung jedes Jahr sagt. Das Theatertreffen ist gesichert und sicherlich nicht nur wegen der großen finanziellen Unterstützung durch die Bundeskulturstiftung. Aber was macht es heute aus, diese Institution? Sie haben ganz am Anfang schon mal diese Verschiedenartigkeit genannt. Es ist ja so eine Art Humus geworden, auch für den Theaternachwuchs. Es ist eine internationale Plattform geworden. Es ist ein viel mehr geworden, als nur dem Berliner Kulturpublikum werden 10 bemerkenswerte Inszenierungen vorgeführt. Ja, ein interessantes Gedankenspiel wäre mal, sich vorzustellen, was es bedeutet, wenn man die 10 Wettbewerbsaufführungen weglässt und beobachtet, was rundrum alles passiert. Das fängt an, wo in der Stadt spezielle Aufführungen angesetzt werden, die von der Böll-Stiftung bis über Nachtkritik, die Bundeszentrale für politische Bildung, alle kreieren Symposien, Spezialdiskussionen und Veranstaltungsreihen. An den Theatern werden ausländische Inszenierungen eingeladen, die sozusagen ein Pendant bilden sollen. Das heißt, das Theatertreffen spielen auch ganz viel die anderen. Das macht das Theatertreffen gar nicht nur selbst. Das ist interessant. Und dann natürlich empfinde ich es auch ganz stark als unsere Aufgabe, noch stärker in der Zukunft auch spürbar zu machen, was für ein enormes Know-how und Wissen in dieser Juryarbeit liegt. Also wenn Leute ein Jahr durch diese deutschsprachigen Länder reisen, was die in diesen vielen Orten von Mainz bis Osnabrück und Oldenburg und Kiel alles gesehen haben, davon will ich mehr erfahren, will ich mehr diskutieren können. Und das schwingt aber auch mit, das ist ein Versprechen, dass die Fülle der Eindrücke und Reflexionen, die durch das Theatertreffen ausgelöst werden, dann in Formaten wie Künstlergipfel, Kulturpolitisches Forum, dass wir sozusagen Reisegruppen vom Goethe-Institut und Auswärtigen Amt zu Besuch haben. Diese ganze Vergrößerung von Theaterarbeit in Diskussionen und Spezialreihen wie dem Internationalen Forum oder Stückemarkt, die ergeben in der Summe mit dem, was die Stadt dazu tut, dieses einzigartige Ereignis. Sie hören das Kulturgespräch im Deutschlandfunk, heute über 50 Jahre Theatertreffen. Diese größeren und kleineren Beiboote der Stückemarkt sei nochmal extra erwähnt, weil der immerhin auch schon 35-jähriges Jubiläum feiert in diesem Jahr, sind wichtiger geworden. Bei der allerersten Runde damals war eine junge Musikstudentin aus Wien namens Elfriede Jelinek eingeladen. Das ist eine Art Agentur der dramatischen Zukunftsförderung, würde ich sagen. Ja, es ist ja insgesamt, muss man sagen, es ist Theatertreffen ja wirklich eine Börse geworden. Wir reden immer von bemerkenswert, aber in der Wirklichkeit und in der Außenwirkung wird immer gesagt, das ist das Beste, was dort gezeigt und was dort gemacht wird. Und wer beim Stückemarkt eingeladen ist, gelesen wird, der hat die Sicherheit, dass sein Stück auch aufgeführt wird und wahrgenommen wird. Das ist ja auch gar nicht schlecht, aber ich bin ein bisschen unsicher, ob es dem Theatertreffen so gut tut, dass so eine einhellige Begeisterung auch des Publikums über das Theatertreffen hereinbricht, weil man in den Aufführungen, also ich will nicht an Vergangenheit und sagen, früher war alles besser, aber wenn ich an die 80er, Anfang der 80er Jahre denke, die Leidenschaft des Publikums, das von draußen, wie ja auch im vergangenen Jahr erstmals wieder die Studenten der Ernst-Busch-Hochschule wegen ihres Neubaus hereinkamen und Herr Oberender sie auch reden ließ, wie damals also die Politik in das Theater direkt reinkam, wie aber auch das Publikum seine eigene Inszenierung machte, also wie das Publikum miteinander diskutierte, wie es Zwischenrufe machte. Wunderschön erinnere ich noch, wie jemand mal in einer Inszenierung, ich glaube, das war die 6 Personen suchen einen Autor von Hübner, da rief, schämen Sie sich, Herr Hübner, gegen diese Inszenierung, und wenn dann das Publikum anfing, miteinander zu reden. Das ist vielleicht für die Schauspieler nicht so schön, aber die Leidenschaft des Publikums, die vermisse ich jetzt so ein bisschen. Das ist so sicher und so, man weiß, man kriegt hier ein Gourmet-Essen von Theater und das nimmt man auch zu sich. Barbara Burkhardt, Gourmet-Essen, Häppchen oder das, wie würden Sie das bewerten, die Kulinarik? Ich muss sagen, das finde ich ein bisschen ungerecht. Dazu ist es dann doch zu vielfältig und zu unterschiedlich. Also Vegard Winge letztes Jahr, Jon Gabriel Borgmann, diese 10 bis 12 Stunden Performance mit allen gut bekannten oralen Entgleisungen war ganz sicher kein Gourmet-Häppchen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist auch ein Spiegel, glaube ich, von dem, was im Theater passiert. Natürlich ist Theater im Vergleich zu den 80er oder den 70er Jahren marginalisierter heute. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Ich finde, das Publikum, was ja nach wie vor auf die Karten sich stürzt, ist sehr lebendig immer noch in den Publikumsgesprächen. Und dass praktisch keiner mehr schockierbar ist, das ist ein flächendeckender Befund in dieser Anything-Goes-Gesellschaft, in der wir leben. Ich glaube, da spiegelt auch das Theatertreffen nur etwas, was gesellschaftlich und im gesamten Theater mittlerweile der Mainstream ist. Ja, so ist es. Thomas Oberender. Ja, ich wollte auch nochmal anschließen an den Punkt, Wingard Müller letztes Jahr, eine Marathonaufführung, die eine ganz radikale, brüskierende Form von Gesamtkunstwerk entwickelt hat. Extrem anstrengend, ja. Auch für die Zuschauer. Ja. Auch für die Zuschauer. Weil so viel passierte und dann wieder stundenlang gar nichts. Aber niemand war provoziert, Entschuldigung. Es sind so viele Leute gegangen, sie haben mitgerufen, sie haben sich aufgeregt. Ja. Also das hat doch niemand einfach nur Wohlwollen zur Kenntnis nehmen können. Dafür war es wirklich schmerzhaft. Also auch ich habe das als eine Torturphasenweise erlebt, wenn da bis 3872 Zahl für Zahl gezählt wird. Das macht man doch nicht mehr mit guter Laune mit. Oder denken Sie an das Dokumentartheater, was wir gesehen haben, was die Bürgerkriege in Sierra Leone, war das, glaube ich, nachgespielt. Nein, in Ruanda. Ruanda, genau. Ruanda. Hate Radio. Hate Radio. Und das sind Sachen, ich will das noch nicht mal als ästhetisch vorbildlich beschreiben, aber wo uns tatsächlich ganz unmittelbar politische Reflexion, Stellungnahme entgegengetreten ist. Und ich sagen muss, das zwingt einen schon auch erstmal zu einer Stellungnahme. Dieses Jahr Disabled Theater. Sie können es nicht einfach als gut gemachtes Theater genießen. Sie werden viel zu sehr verunsichert und als Voyeur ertappt oder als ja jemand, der sich auch geniert, Menschen in so einem Zustand zu beobachten. Dazu einen kurzen Einschub, weil dieser Mann auch für die tatsächlich Berliner Theatergeschichte so wichtig ist. Frank Castorf hat schon 1990 mit seiner Inszenierung aus München der Miss Sarah Sampson von Lessing Maßstäbe gesetzt. Das Publikum war entsetzt und fragte, warum man denn bitteschön bei Lessing Schauspieler mit Nivea-Creme einschmieren müsste. Das war ein Paradigmenwechsel, oder empfinden Sie das nicht so? Also was das Verhältnis des Theatertreffens zu seinem Publikum betrifft, auch da gibt es ein Auf und Ab. Also früher war es ja so, dass die eingeladenen Bühnen das sozusagen als einen Härtetest verstanden haben, weil bekanntermaßen das Theaterpublikum in Berlin besonders ungnädig ist und also auch erstmal sich zurücklehnt und sagt, ja, was kommt denn da aus der Provinz, und das wollen wir mal sehen. Also da war manchmal auch eine große Mühe der Organisatoren, Tränen abzuwischen, und es gab da also manche unschöne Vorgänge, wo also sehr ungerecht auch eine Theaterarbeit abgestraft wurde. In dem Maße, in dem das Theatertreffen sozusagen eine unbestrittene Größe wird, sozusagen wohl als eine Hitliste, verändert sich natürlich auch ganz automatisch in die des Publikums. Die Connoisseure sagen, wir gehen zum Theatertreffen, weil wir hier das Beste sehen. Und das ist eine falsche Einstellung. Und deswegen kann man gar nicht oft genug sagen, es ist keine Olympiade, keine Hitliste, dass jetzt so oft dieses schöne, offene Adjektiv bemerkenswert in den Superlativ gebracht wird. Das ärgert mich jedes Mal. Es sind nicht die bemerkenswertesten, sondern es können auch gescheiterte Sachen bemerkenswert sein und dort zu sehen sein. Und dass also das Publikum dahin geht in dieser falschen Erwartung, das könnte unter Umständen diesen Befund erbringen, wie Herr Krug ihn dargestellt hat. Thomas Oberender. Ja, ich glaube, das Publikum hat sich auch dramatisch verändert. Es gibt, wenn Sie jetzt mal die traditionellen Häuser angucken, für mich noch tatsächlich so ein Abonnentenpublikum beim Berliner Ensemble. Das mag es auch noch geben, zu Teilen am Deutschen Theater. Aber ansonsten haben wir durch Spielstätten wie die Volksbühne oder wie das Hau ein Publikum, das interessiert sich relativ speziell für bestimmte Dinge und ist nicht mehr einem Haus treu, sondern seinem Geschmack. Und dem zieht es hinterher zu den verschiedensten Anbietern. Dieses Publikum haben wir inzwischen auch beim Theatertreffen, und das ist für mich ein großer Schritt in eine gute Richtung. Wir gehen weg von einem sozusagen Abonnementpublikum, das sich die besten Aufführungen des Jahres anschauen will, nicht? Also die sich sozusagen auf eine Konsumtour durch diese Angebotsliste begeben und da aber treue Abonnenten sind, sondern es sind Leute, die gucken sich das eine an, das andere nicht. Die wählen sehr genau aus, was ihnen gefällt. Die müssen nicht mehr die ganze Sache mitmachen, sondern sie folgen im Grunde ihren Vorlieben. Und das ist was, zum Beispiel unser Buchhändler hat pleite gemacht. Das alte Publikum des Theatertreffens hat natürlich noch Bücher gekauft. In dem Moment, wo jetzt eine junge Generation, Studenten kommen, wo das nicht mehr sozusagen dieser exklusive Club ist, sondern eigentlich auch Leute sind, die sich ins Hau bewegen, die auch das Impulse-Festival wahrnehmen, all diese Dinge, in dem Moment ändert sich die soziale Zusammensetzung des Publikums dramatisch. Das kann man nicht mehr vergleichen mit vor 10, 15 Jahren. Mir ist bei der Sichtung jetzt der Namenslisten auch vergangener Jahre aufgefallen, dass eigentlich erst in diesem Jahr, zum Beispiel beim Internationalen Forum, ist auch so ein kleiner, interessanter Ableger des Theatertreffens, sowas wie eine volle Gleichberechtigung stattfindet. Barbara Burkhardt, ist das Theatertreffen auch hier ein Spiegel der Gesellschaft, oder war vor allem die Rolle der Frauen lange eine unangemessen kleine beim Theatertreffen? Sie war wie in der Gesellschaft eine unangemessen kleine. Das kann man sicher so sagen. Und das Theatertreffen war Wie das Theater übrigens selber natürlich auch sehr lange ein wirkliches Männerding. Das war eine Männergesellschaft. Ich habe mir auch mal diese Statistiken angeguckt und habe dann gedacht, die erzählen ja doch verdammt viel. Man muss sagen, die Jury war natürlich auch eine reine Männerveranstaltung, sehr lange mit einer Quotenfrau, wenn es hochkam. Und was dann eingeladen wurde, es gab aber auch weniger Regisseurinnen als Regisseure, muss man ehrlicherweise auch sagen, hat dann eben doch unglaublich lang gedauert. Die erste Frau war, glaube ich, um 1980, Ellen Hammer mit einer Schaubühneninszenierung von Ernst Jandl. Frau Breth war dann ab 1985 im Spiegel. Die ist dann wirklich oft eingeladen worden. Ich glaube, 10-mal war sie da, Andrea Breth. Allein auf weiter Flur, muss man wirklich sagen. Bei den Autoren ist Elfriede Jelinek allein auf weiter Flur gewesen und ist es fast bis heute. Das hat alles unglaublich lange gedauert. Ich finde, in den letzten 10 Jahren hat sich was getan. Es gibt jetzt noch Karin Bayer und Karin Henkel, die regelmäßig eingeladen werden. Und die Jury ist tatsächlich ausgewogen. Seit 2006 gibt es zum ersten Mal mehr als 2 Frauen in der 7-köpfigen Jury. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Da gibt es einen Bewusstseinswandel beim Theatertreffen selber, denke ich, dass dieser weibliche Blick doch bitte auch gewünscht wird. Wir sehen diese ganz engen Verflechtungen zwischen dem Theatertreffen, seinen Machern, der Politik, der Kultur, der Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik und der angrenzenden deutschsprachigen Ländern. 1968 fand zum Beispiel das Theatertreffen praktisch zeitgleich zu den Mai-Unruhen in Frankreich statt. Da war dieser künstlerische und politische Aufbruch sehr deutlich sichtbar, auch in den Jahren danach und mit dem, was Sie, Ulrich Eckhardt, schon angesprochen haben, was Sie dann verändert und initiiert haben bei den Berliner Festspielen. Kultur für alle war damals so eine Art, ja, flächendeckend sozialdemokratischer Paradigmenwechsel auch. In einem Interview vor vielen Jahren haben Sie mal gesagt, dass mit diesem soziokulturellen Programm man letztlich der heutigen Eventkultur zugearbeitet hätte. Wie meinten Sie das? Man kann sich nie schützen, nicht, vor denjenigen, die dann aus einem Ansatz etwas anderes machen. Aber es ist schon richtig, viele Elemente, die man in dieser Eventkultur dann gepflegt hat, sind damals aus einem ganz anderen Grund und mit einem anderen Impuls, aus einer anderen Motivation erprobt worden. Also zum Beispiel raus auf die Straße. Und das war ja alles damals, ja, das war revolutionär. Also den Kurfürstendamm für Theater frei zu machen, also das war, ich dachte, das, ich werde verrückt. Also, wie haben Sie das geschafft? Ja, das haben wir dann einmal geschafft, aber heute ist es sozusagen gang und gäbe. Aber damals musste man das so durchsetzen. Es hat ja Zeiten gegeben, da galt in Köln eine Ortssatzung, das Musizieren auf der Straße ist verboten, nicht? Und das muss man sich mal vorstellen. Heute ist das eine Bereicherung und auch eine konsumorientierte Gesellschaft bedient sich dieser Mittel, um mehr Konsum zu machen. Aber ich wollte gerne auf einen ganz anderen Punkt, wenn Sie erlauben, nochmal eingehen, nämlich die Örtlichkeit. Die Stabilität des Theatertreffens hat unglaublich viel damit zu tun, dass es immer noch an derselben Stelle stattfindet, wo übrigens auch Medea die allererste Aufführung des damals noch sogenannten Theaterwettbewerbs stattfand. Maria Wimmer, dasselbe Wehklagen angestimmt, wie auch jetzt bei der Eröffnung des Theatertreffens. Das ist ein schönes Zusammentreffen übrigens, 50 Jahre später dasselbe. Und immer noch ist es dieser Bau von Bornemann, der eigentlich das ideale Gehäuse ist. Und ich bin so froh, dass wir dieses Haus haben erhalten können bis heute. Das gehört zum Theatertreffen dazu. Das ist ein Grund, warum die Leute da so gerne hingehen. Und es ist auch diese Offenheit, das ist eine im besten Sinne demokratische Architektur. Thomas Oberender, dieses Haus ist immer wieder frisch und neu belebt worden. Gibt es denn heute noch provokatives, zukunftsweisendes, was man sich sozusagen einfach einfallen lassen kann für eine Zukunft dieser Theatertreffen-Festspiele? Was das Haus selber betrifft, glaube ich, ist es eine große Aufgabe, das wirklich zu einem sozialen Ort zu machen. Denn diese moderne, bauhausorientierte Architektur von Bornemann ist erstmal nichts, was sozusagen zum Bleiben und Verweilen einlädt, sondern die Besucher eher ausstellt, eher mit Licht und Neutralität konfrontiert. Und ich empfinde es als eine große Aufgabe. Sie haben damals, Herr Eckhardt, das Zelt zum Begegnungsort erfunden, was sicher ein tolles Rezept war. Und wir haben seit 2 Jahren eine Architektin engagiert, die dem Haus sozusagen immer wieder neue Elemente einbaut, wie jetzt eine Plaza vorm Haus oder diese Treppen oder Begegnungsorte schaffen, die zwar temporär sind, aber eben auf einmal Leben in die Foyers bringen. Das ist nicht leicht in dem Theater, aber dann durch die Nähe zum Garten, zum Park, was sehr, sehr beglückend ist. Ja, und ansonsten, denke ich, werden wir in den nächsten Jahren, und insofern ist vielleicht jetzt das 50. Jubiläum auch tatsächlich ein Moment, wo wir im 51. Jahr dann vielleicht doch ganz andere Wege gehen und neue Schritte machen, werden wir schon weiter überlegen, wie wir dieses Format neu definieren können. Bei der Beibehaltung, da bin ich auch 100% dafür, dieser Kritikerjury als dem Alleinstellungsmerkmal und dem großen Spezifikum sozusagen dieser Übersichtsschau. Wenn wir jetzt das Theatertreffen als Spiegel sozusagen der deutschen Theaterlandschaft zumindest mal als Behauptung stehen lassen, dann und ein bisschen von weiter weg auf die gesamte Szene gucken, dann gibt es ja, Herr Krug, Sie haben das schon gesagt, deutlich identifizierbare Entwicklungen. Wir hatten das Theater der Dekonstruktion, das Texte fast nur noch als Material benutzt. Wir hatten den Gebrauch von Video auf der Bühne, das Dokumentartheater, wie es Rimini-Protokoll viele Jahre lang verkörpert hat. In letzter Zeit eine relativ ausufernde Plünderung großer literarischer Texte für die Bühne, von Thomas Mann bis Dostojewski, in diesem Jahr repräsentiert in der Auswahl durch Krieg und Frieden nach Tolstoi und durch Jeder stirbt für sich allein nach Hans Fallada. Wenn es für Theater immer eine gewisse Zeit gibt, für was steht das? Ist es der Rückgriff auf die Tradition, auf das schon Bekannte? Brauchen wir wieder mehr gut erzählte Geschichten? Was ist sozusagen die Entwicklung der Jetztzeit? Naja, dieser Rückgriff auf die Romane ist eigentlich der Versuch, was mir immer wieder Regisseure sagen, gut erzählte Geschichten zu nehmen, die man aber dann auch selber als Regisseur für das Theater zurechtbiegen und einstellen kann. Und das ist ein großer Wunsch von Regisseuren. Aber das ist zwar ein Trend, aber ich habe beim Theatertreffen immer gehasst, als ich in der Jury war, dass in jedem Jahr gefragt wurde, was ist denn der aktuelle Trend jetzt? Was können Sie daraus schließen? Und für mich heißt das, das ist zwar, wie Sie richtig sagen, eine Entwicklung, aber neben vielen anderen Strängen, die weiterlaufen. Und das Tolle am Theatertreffen finde ich, wenn es ihm gelingt, die vielen gleichzeitig bestehenden ästhetischen und thematischen Trends abzubilden, also von jedem etwas zu zeigen, weil das ja eigentlich die Kraft des deutschsprachigen Theaters ist, dass es so viel nebeneinander hat, was existiert, dass wir jetzt einige der Altmeister, die Sie auch genannt haben, von Peter Stein über Andrea Breth bis zu Klaus Peimer nicht mehr einladen. Wir meint damit Juroren, ist für mich sogar ein ganz klein wenig ein Manko, weil, wie Herr Eckert gesagt hat, man kann ja auch Sachen einladen, die nicht hundertprozentig gelungen sind, nicht die misslungen sind, die aber auf hohem Niveau ein anderes Theater darbieten, was sonst hier gar nicht mehr gezeigt wird. Aber sonst finde ich, dass das Theater immer wieder die neuen Trends zeigt und die alten dabei daneben auch noch darbietet. Das letzte Theatertreffen war für mich richtig eine Erfrischung. Was da entdeckt worden ist an ungewohnten Formen, das finde ich ganz bemerkenswert. Das ist ja nicht mehr nur ein Theatertreffen der deutschen Stadttheater, sondern da mischen so viele Festivals und freie Produktionen und so weiter mit. Es kommen so viele Theater hierher, die 4 oder 5 Institutionen gemeinsam als Hintergrund haben. Barbara Burkhardt, nochmal an Sie die Frage, wenn eine Jury sich einig wäre, so wie sie offensichtlich einig war im letzten Jahr, das Besondere, etwas Randständige zu zeigen, dann könnte die Jury ein Signum der Zeit sozusagen auch herstellen für die Geschichtsbücher. Ja, das könnte man sich hochtheoretisch vorstellen, wenn man da 7 geklonte Personen sitzen hätte. De facto sitzen da, und das liegt auch in der Natur der Dinge, 7 höchst unterschiedliche Leute, wenn es alles gut läuft, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Seherfahrungen, unterschiedlicher Geschmäcke und Liebhabereien. Und deswegen werden wir, glaube ich, und das sollte auch unsere Aufgabe sein, in der Tat diese Vielfalt abbilden. Und es gibt immer am Ende von diesen manchmal sehr langen Schlusssitzungen das sogenannte Tableau. Wenn man da noch 4 Sachen hat, die man eigentlich gerne da hätte, dann sagen wir eigentlich, und was würde jetzt noch sozusagen die Farbe sein, die uns über diesem breiten Bild noch fehlt? Mhm. Das kann dann das letzte ausschlaggebende Argument sein für die letzte einzuladende Inszenierung. Ich glaube, mehr kann das Theatertreffen nicht leisten und damit leistet es aber auch eine ganze Menge. Und es muss ja schon sowieso mehr leisten, als jeder normale Mensch wahrscheinlich leisten kann. Vielfalt, haben Sie gesagt, die ist immer dabei. Aber gibt es nicht inzwischen auch sowas wie eine Übervielfalt? Läuft der Apparat vielleicht ein bisschen heiß sogar? Laufen wir nicht Gefahr, sowas wie eine selbstreferenzielle Veranstaltung zu werden? Oh, ich glaube, da sind wir weit davon entfernt. Also ich habe das bei unserer Eröffnungsrede ja auch gesagt. Wir sind im Grunde inmitten der tiefgreifendsten kulturpolitischen Wende der letzten 40 Jahre. Das heißt, es war noch nie so der Fall, wie es in den letzten 10, 15 Jahren ist, dass Politik schrittweise sich zurückzieht aus der institutionellen Förderung, also aus der Förderung von Institutionen, die entweder stagnieren in den Zuwendungen oder eben eingeschränkt werden, die sparen müssen. Gleichzeitig entstehen natürlich dauernd neue Institutionen, die aber gerade mal auf dem Betriebskostenniveau ausgestattet sind. Und diese Institutionen neuen Typs, das können Festivals sein, das können aber auch Häuser wie das Hau sein oder das Haus der Kulturen der Welt oder auch der Gropiusbau, die sind plötzlich projektgefördert und projektförderungsabhängig. Und das heißt, dass, wenn Sie jetzt die Kulturstiftung des Bundes erwähnen, die im Grunde Steuerimpulse setzen muss, die eigentlich bestimmte kulturpolitische Entwicklungen anregen und unterstützen soll, diese Stiftung, die Projektmittel vergeben, erhalten plötzlich Institutionen, also kulturelle Einrichtungen. Mhm. Das ist was ganz, ganz anderes, was ganz Neues. Und da stimmt die Gewichtung des Geldes, das einerseits noch in Institutionen fließt und umgedreht gebraucht wird, um diese Institutionen neuen Typs produzieren zu lassen. Ja, diese Gewichtung stimmt überhaupt nicht, weil die Politik eigentlich davon auch noch gar keinen programmatischen Begriff hat. Ulrich Eckert. In meiner Zeit, nun gut, es waren andere Verhältnisse. Da habe ich mich also vehement immer dagegen gewehrt, dass die Jury Produktion auswählte, die von Festivals kamen. Weil eigentlich die Tendenz war eine andere, nämlich in der Breite auch bis hin in die kleinsten Städte die kommunal getragenen Bühnen auch zu stützen. Und wenn das Theatertreffen nun sozusagen zu einem Festival der Festivals würde, wo also jede noch so freie irgendwo schwimmen können, ja auch tolle Sachen machen, dann würde aber dieser Impuls etwas verloren gehen. Das stelle ich nur mal so als Fragezeichen zur Debatte. Ja, aber ich, wenn ich was sagen darf, ich glaube, solange sich das Theatertreffen auch als einen ästhetischen Spiegel dessen, was im Theater passiert, begreift, kann es den Strukturwandel nicht völlig außer Acht lassen, nämlich dass tatsächlich ein nicht geringer Teil der wirklich interessanten Dinge eben nicht mehr in den Institutionen passiert. Und wir werden, glaube ich, in den nächsten Jahren ganz grundlegend über die Institutionen nachdenken müssen. Über Ensemble- und Repertoire-Theater, so sehr wir es lieben, wird man anders nachdenken müssen. Ich glaube, man kann da nicht den Kopf in den Sand stecken, einfach sagen, es wird alles so weitergehen, wie es das bisher tut. Leider glaube ich nicht, dass es das wird. Das Theatertreffen in Berlin, im besten Falle ein Schaufenster für alles, für das Hochamt der Traditionen, für den Schmelztiegel der Gefühle, für die unterschiedlichsten Theatersprachen. Ich danke meinen Gästen für diese Diskussion. Danke fürs Kommen und noch ein schönes Theatertreffen für uns alle.